Kisten für den Boulevard. Aus dem Fenster seines Büros blickt er hinunter auf die Stadt. Eine ruppige Wirtschaftskrise hat die Häuserschluchten, das Land und die ganze Welt im Griff. Das Gebäude, in dem sich sein Büro befindet, ist gerade fertig geworden. Es ist sein Haus. Es steht mitten in Manhattan. Es ist 319 Meter hoch, das höchste der Welt. Der Wolkenkratzer trägt seinen Namen und beherbergt die Firmenzentrale des drittgrößten Automobilkonzerns der USA. Der Konzern ist sein Konzern. Er hat ihn selbst aufgebaut und zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte gemacht. Auch der Konzern trägt seinen Namen. Und jetzt, nachdem all das geschaffen ist, wird die größte aller Krisen der Weltwirtschaft zur größten Herausforderung seines Lebens. Damit nicht genug, kann er von seinem Büro aus sehen, wie nur wenige Blocks entfernt bereits jenes Haus emporwächst, das in 2 Monaten höher sein wird als seines. Seine viel größere Sorge gilt allerdings seinem Unternehmen, das Tag für Tag ein Stück mehr in den Strudel des wirtschaftlichen Chaos gerissen wird. Doch Walter Percy Chrysler ist fest entschlossen, es vor dem Untergang zu bewahren. So sitzt er über Plänen und Zahlen und denkt darüber nach, wo eingespart werden muss und welche Fehler dabei unbedingt zu vermeiden sind. Niemand ist für diese titanische Aufgabe besser geeignet als er. Ein Mann, der sein Berufsleben im Alter von 17 Jahren als Mechanikerlehrling bei der Eisenbahn begonnen hat und gut 30 Jahre später zu den mächtigsten und cleversten Managern der Automobilindustrie Amerikas gehört. Sein Vater ist Lokführer bei der Union Pacific Railroad und Walter glüht vor Begeisterung, wenn er ihn mitnimmt auf die Lok. Meist aber ist der Junge zu Hause bei der Mutter, die mit ihm Deutsch spricht. Sie bewirtschaftet eine kleine Farm und ruft ihn nicht zum Dinner, sondern sie sagt, it's time for Abendessen. Walter melkt die Kühe, verkauft die Milch in der Nachbarschaft und wird, wie die Mutter es nennt, bald von der Verkaufssucht befallen. Alles, was sich irgendwie losschlagen lässt, versilbert er an die Farmer in der Umgebung. Seine eigentliche Liebe aber gehört der Technik. Mit 14 teilt er seinen Eltern mit, dass er nach der Schule Mechaniker werden will. Doch der Vater verbietet es ihm. Der ältere Bruder Ed erlernt bereits diesen Beruf und ein Mechaniker in der Familie ist genug. Doch Walter lässt sich nicht entmutigen. Er überredet den Werkstattmeister des Lokschuppens in Ellis, seiner Heimatgemeinde, ihn für Aushilfsarbeiten einzustellen, damit er sich neben der Schule etwas dazu verdienen kann. Schnell ist er bei den Bahnarbeitern beliebt, weil er sich auf eine Weise neugierig zeigt, die allen Respekt abfordert. So antworten sie ihm gerne auf seine nicht endenden Fragen und erklären ihm alles, was sie über die Mechanik und Technik der Lokomotiven wissen. Antworten, die sie ihm schuldig bleiben, holt er sich per Post bei der Redaktion der Zeitschrift Scientific American. Was ist ein gutes Isoliermittel, das man zur Isolierung von Akkumulatoren verwenden kann? Antwort: Verwenden Sie Gutta-Percha. Steckt Schwefelsäure Holz in Brand? Antwort: Schwefelsäure verkohlt Holz durch Herausziehen aller Wasserbestandteile. Nach einiger Zeit benötigt er für erste eigenständige Arbeiten an den Loks, die er mittlerweile erledigen darf, eigenes Werkzeug. Geld, es zu kaufen, hat er nicht. So schmiedet er es selbst. Nach knapp 3 Jahren, die Schule ist für Walter zu Ende, will der Werkstattmeister ihn nicht mehr missen und überredet den Vater, ihn doch eine Lehre als Mechaniker bei der Union Pacific beginnen zu lassen. Der Vater, dem die Begeisterung und Begabung seines Sohnes nicht entgangen ist, stimmt zu, als sein Junge ihm eine selbstgebaute Modelleisenbahn vorführt. Ein maßstabgetreu verkleinertes Modell von Vaters Lok. Und er hat alle Maße selbst berechnet. Während Walter P. Chrysler in seinem Art Deco-Büro hoch über New York Ausgaben reduziert, Arbeiter entlässt, Werke schließt und Kosten senkt, wo immer es geht, bleibt eine Abteilung trotz Weltwirtschaftskrise von allen Einsparungen verschont. Der Entwicklungsabteilung der Chrysler Corporation kürzt er kein Projekt, keine Investition, keinen noch so aufwendigen Test. Man darf nicht, das ist eine der Erkenntnisse seines Lebens, an der falschen Stelle sparen. Der Lauf der Dinge gibt ihm recht. Nachdem die Krise überwunden und die Wirtschaft wieder auf Expansionskurs ist, befindet Chrysler sich sehr bald in der Spitzengruppe der Gewinner. Die in der Zeit der Bedrängnis konsequent fortgeführte Weiterentwicklung der Autos beschert ihm jetzt einen technischen und qualitativen Vorsprung, der dem Unternehmen enorme Gewinne einbringt. Sein untrügliches Gespür für die Mechanismen des jungen, schnell expandierenden Automobilmarktes basiert auf seiner fundamentalen Kenntnis der mechanischen Details und der technischen Entwicklungsmöglichkeiten, die in modernen Maschinen stecken. Die Lehrzeit Walter Chryslers bei der Union Pacific Railroad Company beginnt mit einer 60-Stunden-Woche. Und schon bald ist er der Beste und Schnellste darin, die Loks zu warten, zu reparieren und einzustellen. Nach ein paar Jahren leitet er die Werkstatt. Parallel erarbeitet er sich in Fernkursen das theoretische, mathematische und physikalische Wissen eines Ingenieurs. Und so bleibt in der Welt der amerikanischen Eisenbahner nicht verborgen, dass hier ein außergewöhnlicher junger Mann auf der Bildfläche erschienen ist. Einen nicht unwesentlichen Aspekt bei der raschen Verbreitung seines guten Rufes spielt sein gesundes Selbstbewusstsein. Er versteht es, sich in Szene zu setzen, hält mit seinem Können nicht hinter dem Berg und zeigt keine Scheu, sich mit Vorgesetzten anzulegen, wenn er anderer Meinung ist. Da er in solchen Auseinandersetzungen fast immer Recht behält, wird ihm das nicht zum Verhängnis, sondern man schätzt ihn als äußerst wertvollen Mitarbeiter. Die Eisenbahngesellschaften jener Tage befinden sich nämlich in einem harten Konkurrenzkampf. Das größte Gift im Wettbewerb um die Kunden sind Verspätungen. Da ist es ein Segen, dass der junge Walter Chrysler defekte Loks schneller wieder auf die Gleise bringt als jeder andere. Er weiß um diese Fähigkeit und weil die Union Pacific ihrem einstigen Lehrling eine längst fällige deutliche Gehaltserhöhung zu lange vorenthält, kündigt er und verlässt seine Heimatstadt Ellis, um zur Santa Fe Railroad nach Wellington, Kansas zu wechseln. Doch auch hier bleibt er nicht lange. Die Erfahrungen mit den neuen Loks und neuen technischen Details der Santa Fe machen ihn neugierig. Er braucht mehr Wissen und dazu muss er reisen. Die Welt, das hat er schnell verstanden, ist nämlich voller wunderbarer, großer, faszinierender Maschinen und er will sie alle kennenlernen. So beginnt eine Zeit der Rastlosigkeit und Freiheit. Er reist als Hobo durch die USA. Wenn er Geld braucht, heuert er in einer Eisenbahnwerkstatt an, wo er stets einen bleibenden Eindruck als außergewöhnlich geschickter und fähiger Mechaniker hinterlässt. »1935, wenige Jahre nach der großen Wirtschaftskrise, weist Walter Chrysler die letzte Rate des gigantischen Kredits von 140 Millionen Dollar an, mit dem er 7 Jahre zuvor die Firma Dodge Brothers Incorporated übernommen hat. Dodge gehört zu den herausragenden Automobilherstellern und ist zum Zeitpunkt der Übernahme 5-mal größer als Chrysler. Dass die Banken der Chrysler Corporation dennoch den enormen Kredit bewilligen, liegt an der hohen Reputation und der gesunden finanziellen Struktur des kleinen, aufstrebenden Unternehmens. Chrysler-Modelle gelten in den Augen der Bankiers als die besten Autos in den USA. Ihr Vertrauen in Chrysler war nicht immer so groß. Als er längst ein herausragender Automobilmanager ist, muss er die Entwicklung eines neuen Prototyps, ganz nach seinen Vorstellungen konzipiert, selbst finanzieren. Mithilfe von 3 jungen, in seinen Augen genialen Ingenieuren, baut er ein Fahrzeug, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Für die Probefahrten tarnen sie es mit den Karosserien alter Autos. Dann steht er schließlich da, schneller, schnittiger und schöner als alles, was je auf Amerikas Straßen unterwegs war. Kompressormotor, 68 PS, 110 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, hydraulische Bremsen und Stoßdämpfer an allen 4 Reifen. Der Chrysler 6 ist ein Wunder an technischen Neuerungen und ästhetischer Raffinesse. Doch es gibt ihn nur einmal. Für eine Serienfertigung fehlt das Geld und die Banken zieren sich. Die New York Car Show, Amerikas wichtigste Automesse, soll 1924 die Wende bringen. Das sensationelle neue Auto soll offiziell vorgestellt werden. Doch es scheitert an Formalitäten. Der Wagen darf auf der Show nicht gezeigt werden, weil nur Fahrzeuge zugelassen sind, die sich bereits in Serienfertigung befinden. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten kommen, sagt sich Walter Chrysler, mietet die Eingangshalle des Hotels Commodore und stellt seinen Prototypen dort hinein. Es ist das Hotel, in dem die Automanager Amerikas in den Tagen der Messe logieren. So sehen sie ihn zwangsläufig, den Chrysler 6. Und jeder ist fasziniert. Bereits am ersten Tag unterbreiten die Bankiers erste Angebote. Chrysler handelt schnell und zielstrebig. Am Abend hat er seinen Kredit. Die Produktion kann beginnen. Lediglich der Preis muss noch festgesetzt werden. Die technische Ausstattung des Autos lässt die Banker vermuten, dass es um $5,000 teuer sein muss, ein Preis der gehobenen Luxusklasse. Als sie den tatsächlichen Preis erfahren, staunen sie nicht schlecht. $1,595 wird er kosten. Es ist die Verwirklichung von Walter Chryslers Credo seit seinem Einstieg in die Automobilindustrie. Mein Produkt muss so gemacht sein, dass es sich jede amerikanische Familie leisten kann. Den Weg zu Produktionsmethoden, die das ermöglichen, hat er selbst geebnet. Schon lange bevor das Automobil in der amerikanischen Gesellschaft und Wirtschaft eine Rolle spielt, gehört Walter P. Chrysler zu den Pionieren der Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Erste Portionen dieses Wissens sammelt er auf seiner frühen jugendlichen Wanderschaft durch die Werkstätten der Eisenbahngesellschaften. Diese Phase des ungebundenen Umherreisens findet im Jahre 1900 ein ziemlich abruptes Ende. Er ist jetzt 25 Jahre alt und verliebt. Die Frau seines Herzens kennt er schon lange. Della Forker, ein Mädchen aus seiner Heimatstadt Ellis. Ein Jahr später sagt sie ja. Sie heiraten und er wird Vorarbeiter bei der Denver and Rio Great Western Railroad in Salt Lake City. Verantwortlich für eine Crew von 90 Mechanikern und Eisenbahnarbeitern. In den kommenden Jahren steigert er sein Können und seinen Marktwert kontinuierlich. Mehrfach wechselt er zu lukrativeren Angeboten anderer Eisenbahngesellschaften. Sein Weg vom einfachen Mechaniker zu einem der höchsten Posten in der amerikanischen Eisenbahnindustrie verläuft in Sprüngen. Wirklich entscheidend für seinen späteren Lebensweg aber wird ein Erlebnis, das zunächst eher wie eine Episode am Rande wirkt. Als Spleen eines Technikbegeisterten, den der Spieltrieb gepackt hat. Im Jahr 1908, er ist Chef aller Werkstätten und des gesamten Wagenparks der Chicago Great Western Railroad, besucht er eine der ersten großen Automobilausstellungen der USA. Dort bestaunt er ein Auto der Marke Locomobile Phaeton mit roter Innenausstattung, verliebt sich auf der Stelle darin und muss es haben. Ein Problem gibt es dabei. Sein Einkommen beträgt $350 im Monat. Auf der Bank hat er $700 Ersparnisse. Das Auto kostet jedoch $5,000. Sicherheiten hat er nicht. Woher einen Kredit nehmen? Und ist es nicht unverantwortlich, sich so hoch zu verschulden? Immerhin ist er mittlerweile Vater von zwei Kindern. Weder logische Argumente noch das Finanzierungsproblem halten ihn auf. Er findet einen Bürgen, die Bank gibt das Geld, er kauft den Locomobile Phaeton und lässt ihn von einem Pferdegespann in die Scheune hinter seinem Haus ziehen. Und dann beginnt er damit, ihn komplett zu zerlegen, jedes Einzelteil genauestens zu studieren, ihn dann wieder zusammenzusetzen. Nur um ihn noch einmal und noch einmal auseinander und wieder zusammenzubauen. 3 Monate später hat der Wagen die Scheune noch nicht ein einziges Mal verlassen. Walters Frau wartet sehnsüchtig auf die erste Ausfahrt und die Nachbarn beginnen, Walter Chrysler für einen skurrilen Spinner zu halten. Als der große Tag endlich kommt, endet die Jungfernfahrt bereits 20 Meter hinter dem Scheunentor, denn Walter Chrysler fährt schnurstracks in den ersten Graben am Wegesrand. Das Pferdegespann muss wieder her und ihn herausziehen. Ein zweiter Versuch wird gestartet. Er gerät zum Höllenritt querfeldein, denn Walter kann gar nicht Auto fahren. Woher auch? Kaum jemand kann zu dieser Zeit Auto fahren, weil kaum jemand ein Auto hat. Mit seinem hohen technischen Verstand gelingt ihm jedoch schon bald, den Wagen virtuos zu steuern. Und gleichzeitig begreift er, was an solch einem Automobil anders, besser gemacht werden muss. Doch bis er dieses Wissen in die Tat umsetzt, vergehen noch einige Jahre bei der Eisenbahn. Nach einem heftigen Streit mit dem Präsidenten verlässt er die Chicago and Great Western und wechselt zu einem Unternehmen, das Lokomotiven konstruiert. Auch hier mehrt er schnell seinen Ruhm als ein Mann mit ungewöhnlich hohem Sachverstand und Können. Dann erhält er ein Angebot von Flint, einer Gesellschaft, die ebenfalls Lokomotiven baut, sich aber bereits auf die Suche nach neuen Geschäftszweigen begeben hat. Ihr Präsident, Jonas J. Storrow, fragt Walter Chrysler bereits beim Einstellungsgespräch, ob er sich schon einmal mit dem Gedanken beschäftigt hat, Automobile zu konstruieren. Das ist sein Abschied von der Eisenbahn. Er wird Betriebsleiter bei einer Tochter von Flint, Buick, die später von der General Motors Company aufgekauft wird. Buick baut Automobile. Diese Industrie steckt 1912, als er dort beginnt, noch in den Kinderschuhen. Gerade werden der elektrische Anlasser und das elektrische Licht für Autos erfunden. Die gesamte Produktion verläuft eher nach den Prinzipien von Manufakturen als nach industriellen Standards, wie er sie von der Eisenbahn kennt. Die Automobilindustrie hat ihren Ursprung nämlich im Bau von Kutschen, und für viele, die hier den Aufbruch in eine neue Ära der Mobilität erleben, besteht der fundamentale Unterschied zur guten alten Zeit vor allem erst einmal darin, dass die Pferde jetzt nicht mehr vor die Kutsche gespannt werden, sondern in Form eines Motors in die Kutsche integriert sind. Doch so kann es nicht bleiben, erkennt der findige Mechaniker und ehemalige Cheforganisator von Eisenbahnkonzernen mit Blick auf die ihm endlos erscheinenden Möglichkeiten des technischen Fortschritts. Viele Jahre später erwartet er in seinem Büro über Manhattan die drei Chefkonstrukteure des Konzerns und betrachtet derweil das maßstabgetreue Modell des Chrysler 6 auf seinem Schreibtisch. Das erste Automobil, das seinen Namen trägt. 32.000 Mal wurde es verkauft. Ein gelungener Start. Und der Grundstein der Corporation, deren anhaltender Erfolg vor allem aus seinen Erfahrungen bei Buick gespeist wird. Wenige Jahre, nachdem er dort als Betriebsleiter begonnen hat, übernimmt er die Führung der Firma und macht sie zur erfolgreichsten Marke des General Motors Konzerns, der ihn daraufhin zum Vizepräsidenten beruft. General Motors expandiert zwischen 1915 und 1919 zu einem Milliarden-Dollar-Unternehmen. Walter Chrysler geht das zu schnell. Viele Produktionsprozesse werden unübersichtlich, was zu überflüssigen Kosten führt. In seinen Augen reine Geldverschwendung und damit ein fundamentaler Verstoß gegen sein oberstes Prinzip, Optimierung. Buick wurde unter seiner Führung deshalb so erfolgreich, weil er die Produktionsprozesse unablässig verbesserte und über viele Jahre hinweg schließlich jeden überflüssigen Handgriff aus dem Herstellungsprozess entfernt hatte. Diese Errungenschaft vom Mutterkonzern jetzt mehr und mehr missachtet zu sehen, führt schließlich dazu, dass er kündigt und sein beachtliches General Motors Aktienpaket verkauft. 45 Jahre alt, vermögend und Vater von mittlerweile drei Kindern, zieht er sich zurück, hört Musik, sammelt Kunst, geht auf die Jagd und zum Fischen. Dieses Dasein als Privatier währt allerdings nicht lange. Sein Wissen wird dringend benötigt, um ins Schlingern geratene Automobilunternehmen zu sanieren. Die Bankiers bieten ihm Jahresgehälter von 1 Million Dollar. Er akzeptiert. Bei der Rettung der Unternehmen Willis Overland und Maxwell Corporation lernt er die Ingenieure Fred M. Zeder, Owen Skelton und Carl Breer kennen, mit denen er später den Chrysler 6 konstruieren wird. Jetzt sitzen sie als Chefkonstrukteure in seinem Büro, um die Konstruktionspläne für einen neuen Fahrzeugtyp zu besprechen, den die Army in Auftrag gegeben hat. Der Zweite Weltkrieg steht bevor. Man will ein Auto, das in jedem Gelände einsetzbar ist. Walter Chrysler und seine Chefingenieure geben diesem Auto für alle Zwecke, für den General Purpose, die Abkürzung GP. Ein paar Jahre nur und dieses Kürzel wird zur Bezeichnung eines neuen Fahrzeugtyps. Aus GP wird Jeep. Am Ende seines Lebens, Walter P. Chrysler stirbt 1940 im Alter von 65 Jahren, übergibt er seinen Kindern das Chrysler Building und als Vermächtnis die wichtigste Erkenntnis seines Lebens mit auf den Weg. Das wahre Geheimnis des Erfolges ist die Begeisterung.